Er ging an das Regal, in dem eine Anzahl Platten in zerfledderten Hüllen lagen. Sinatra, Nat King Cole, Gilbert Bécaud, Peggy Lee, 2-3 Mariachi-Orchester, Armando Manzanero und Satchmo. Louis Armstrong, Mac the Knife. Es war das einzige neue Cover. Er nahm die Platte aus der Hülle und legte sie auf. Er erwartete Satchmos Trompete. Felix, ich muss mich kurz fassen. Ich liebte dich, als ich jung war. Wir glaubten, wir würden unser Leben gemeinsam leben. Aber ich hatte Angst. Du überidealisiertest mich zu sehr. Du konntest meinen Schmerz nicht teilen. Bernstein, ja. Er erreichte, dass ich das Gefühl hatte, meine Pflicht sei es, nach Israel zu gehen, mich dort am Aufbau einer neuen Heimat für mein Volk zu beteiligen. Ich wurde Grundschullehrerin. Manchmal dachte ich an dich. Ich stürzte mich in meine Arbeit und vergaß dich. Bernstein kam 2 Monate im Jahr. Er sprach nie von dir und ich fragte auch nicht. Alles war klar und deutlich. Mein Leben in Mexiko war Vergangenheit, die Gegenwart war Israel.